WDR 3 Hörspiel. Das heutige Hörspiel könnte ein Trost für alle sein, die momentan vergeblich auf Schnee hoffen. Unter Schnee erzählt von den Mythen und Märchen der ehemaligen japanischen Provinz Echigo. Die Gegend im Nordwesten des Landes gilt bis heute als eine der kältesten in Japan, mit ungewöhnlich viel Schnee. Das Hörspiel basiert auf einem Film der Künstlerin Ulrike Ottinger, die die Region besucht und durch die alten Mythen, Geschichten und Rituale gesammelt und dokumentiert hat. Damit herzlich willkommen zum heutigen ersten Teil der vierteiligen Reihe, die heute mit der märchenhaften Geschichte eines gelehrten Fürsten beginnt. Der hat ein Buch über die Schneefrau aus Echigo gelesen, die alles mit ihrem Atem erfrieren lassen kann. Fasziniert von dieser Frau macht sich der Fürst auf die Reise ins Schneeland. Unter Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Kaum hatte der gelehrte Fürst Kyoroku die Geschichte der Yuki Onna, einer schönen Schneefrau, die alles Lebendige mit ihrem eisigen Hauch erstarren ließ, zu Ende gelesen, entstand in ihm der Wunsch, diesem fernab gelegenen Schneereich einen Besuch abzustatten, um seine Geheimnisse zu erkunden. Er legte das Buch beiseite, rief seine Diener und traf unverzüglich seine Reisevorbereitungen. Diese waren sehr umfänglich, um für alle Gegebenheiten, auch solche unerwarteter Art, gerüstet zu sein. Früh am nächsten Morgen stieg er in seine Sänfte und die zurückbleibende Dienerschaft verabschiedete ihn mit guten Wünschen, worunter sich auch die besorgten Ratschläge der Damen mischten. Otono-sama, dōchū o kiotsukete. Otono-sama, dōchū o kiotsukete. Otono-sama, dōchū o kiotsukete. Sani, sani, sani, sani, sani. Sani, Sani, Sani, Fürst Kyoroku, der zum ersten Mal das Schneeland bereiste, hatte noch nie in seinem Leben so viel Schnee gesehen. Er fiel unablässig in dicken Fetzen und hatte bereits nach wenigen Stunden eine beachtliche Höhe erreicht, unter der die Wege kaum noch zu erkennen waren. Das Vorankommen im tiefen Schnee wurde für die Sänftenträger immer mühsamer und der Sturm trieb ihnen die Schneewirbel entgegen, sodass sie kaum noch sehen konnten. Der Fürst, eingehüllt in seinem schweren, mit Pelz gefütterten Seidenbrokatmantel, blickte besorgt hinaus. Eine Schneestaublawine wirbelte direkt auf sie zu. Mit einem erschreckten Ausruf hieß er die Sänfte anhalten. Seine Sänfte steckte tief im Schnee und auch der Fürst war völlig von Eiskristallen bedeckt. Er musste aussteigen, verabschiedete sich von seinen Sänftenträgern, verstaute das Notwendigste im Gürtel und folgte einem jungen Reisbauern mit Schneeschuhen, in dessen Fußstapfen er trat. Entzückt von der glitzernden Pracht der weiß geschminkten Landschaft, griff er nach seinem Reisetuschkasten, den er wie eine Pfeife am Gürtel hängend trug. Dieses praktische Gerät enthielt im Pfeifenkopf den Tuschstein und der Pinsel steckte im Rohr. Sein junger Begleiter war ihm nicht nur Wegbereiter, er machte ihn auch mit den Besonderheiten des Schneelandes vertraut. Der Fürst verwunderte sich über die große Geschicklichkeit der Bergbewohner im Umgang mit dem hohen Schnee, in dem selbst die vor langer Zeit errichtete und in der Poesie viel besungene 6 Meter hohe Schneestange verschwand. Auch notierte er die 22 Wörter für Schnee, die sein Gewährsmann ihm nannte. Päonienschnee, auch Blütenschneegestöber genannt. Reispuderschnee, der schnell und dicht fällt. Trommelschnee für Hagel. Schaumschnee. Erster Schnee oder Nummer 1 Schnee. Und Schneeknödel für sehr großen Hagel. Als er eine Gänsefederschneeflocke mit seinem Vergrößerungsglas genauer betrachtete, entdeckte er, dass sie aus vielen einzelnen Kristallen bestand und jedes eine andere, aber immer sechseckige Gestalt hatte. Er nannte sie Sechserblüten und um sie in ihrer vielfältigen Schönheit festzuhalten, zeichnete er sie. So schuf er mit der Zeit den berühmt gewordenen Schneeatlas. Toki 158号まもなく発車いたします。扉にご注意ください。扉閉まります。 Zug nach Niigata. Bitte einsteigen. Takeo und Mako, zwei Studenten aus der Hauptstadt, erzählen sich während ihrer Zugreise Geschichten aus dem Schneeland. Sie wollen ihre Neujahrsferien in dieser geheimnisumwobenen, von Feen, Dämonen und Fuchsgeistern, aber auch von tüchtigen Reisbauern und mutigen Jägern bewohnten Bergregion verbringen. So wie Fürst Kiyoroku den Fußstapfen seines Wegbereiters folgte, so wollen sie den Spuren Bokushi Suzukis folgen, dessen Sammlung wunderbarer Ereignisse und Beschreibungen des Schneelandes sie gelesen hatten. Onigiri, Obento, Onomimono. Frisch geröstete, gefüllte Reisbälle werden mit einem Singsangruf angeboten und von Takeo und Mako gekauft, und, da sie so gut duften, auf der Stelle verspeist. Der moderne Shinkansen-Zug, mit seinem delfinartigen Maul Wasser und Dampf auf die schneebedeckten Gleise sprühend, bringt sie schnell an ihr Ziel. Als sie an der Wasserspringstation aussteigen, scheint die Sonne so prächtig, dass sie beschließen, zu Fuß zu ihrer in den Bergen gelegenen Herberge zu gehen. Diese ist direkt auf einer der überall hervorsprudelnden Quellen gebaut. Sie freuen sich auf ihr Bad in der dampfenden Felsenquelle und das speziell zum Neujahrsabend zubereitete Essen, zu dem unter vielen Köstlichkeiten auch der Wildlachs der Gegend gehört. Um Mitternacht würden sie dann zum Tempel gehen, um die Zeremonie der 108 Glockenschläge mitzuerleben, welche für die 108 Verfehlungen des vergangenen Jahres stehen und zu denen gehören, die selbst einen dieser weithin schallenden Schläge ausführen, danach im tausendjährigen Shinto-Schrein opfern und die Begrüßung des neuen Jahres, das im Zeichen des Drachen steht, mitfeiern. In ihrer Vorfreude auf all diese Ereignisse bemerken sie nicht, wie der Himmel sich verdunkelt. Es beginnt zu schneien, erst leicht, dann immer dichter. Das Gehen im tiefen Schnee fällt ihnen schwer und sie fürchten, sich zu verirren. Auch bemerken sie nicht, dass eine Füchsin ihnen folgt. Dieser gefällt der junge Takeo so gut, dass sie beschließt, eine Spur im Schnee zu legen, der die beiden im Schneegestöber folgen können. Es ist bereits tiefe Nacht, als Takeo und Mako ein Licht in der Ferne erblicken. Beflügelt von der Hoffnung auf Rettung erreichen sie ein einsam stehendes altes Haus aus der Edo-Zeit. Die Füchsin hat sie, ohne dass sie es bemerkten, dorthin geleitet. そうですか、どうぞ。 Eine alte Frau öffnet ihnen und bittet sie herein. In der Mitte des Raumes lassen sie sich an der offenen Feuerstelle nieder, über der der Teekessel an einem altertümlichen und reich mit Tiermotiven versehenen Eisengestell hängt. Nachdem sie sich von ihrem Schrecken erholt und etwas aufgewärmt haben, können sie sich über die aus einer anderen Zeit stammende Einrichtung des Hauses nicht genug verwundern. Sie scheint noch aus der Zeit Bokushi Suzukis zu stammen, und sie fühlen sich mitten in seine wundersamen Geschichten versetzt. Sie fragen sich, warum die alte Frau so ganz allein in dieser Einsamkeit lebt. Da öffnet sich die Schiebetür, sie kommt zurück und serviert ihnen heißen Sake. Doch bevor sie ihnen eine gute Nacht wünscht, sagt sie mit Nachdruck: Ruhen Sie sich aus. Aber dieses Zimmer dort dürfen Sie unter gar keinen Umständen betreten. Sie trinken den heißen Reiswein und werden immer übermütiger. Takeo versucht, sich dem verbotenen Zimmer zu nähern, aber Mako hält ihn zurück. 5 つも覗いてみた。 Vom Sake wird ihnen angenehm warm, sodass sie das gewaltige Tosen des Schneesturms draußen kaum noch wahrnehmen. Als die Stunde der Ratte anbricht, fällt Mako in tiefen Schlaf. Takeo kann seine Neugierde nicht mehr bezwingen und mit einem Blick auf den schlafenden Freund nähert er sich auf Zehenspitzen dem verbotenen Zimmer, öffnet leise die Schiebetür und verschwindet. Schreckt aus seinem Schlaf auf. Eine Schneewolke wälzt sich auf ihn zu. Mit Entsetzen verfolgt Mako, wie sich aus dem undurchdringlichen Gestöber langsam eine Erscheinung kristallisiert. Die Wolke wird zu einer wunderschönen weißen Frau. Während sie sich über ihn beugt, stammelt er angstvoll: Yukionna. Yukionna. Ja, sagt sie traurig. Ich bin Yuki Onna, die Schneefrau. Yuki Onna. Sie nickt und betrachtet ihn zärtlich. Koko wa watashi no sekai. Subete koutte shimau no yo. Dein Freund hat mir die Tür geöffnet. Und alles, was in meinen Bereich eindringt, erstarrt zu Eis. Mit diesen Worten haucht sie ihren glitzernden Atem über Markus' Gesicht, das auf der Stelle schneeweiß wird. Sein Körper überzieht sich mit Eiskristallen, die in den letzten Funken des verlöschenden Feuers rot aufglühen. Auch der Fuchsgeist hatte mit Ungeduld auf die Stunde gewartet, in der das Jahr des Hasen zum Jahr des Drachen wird, denn in dieser Nacht sind seine Verwandlungskräfte am größten. Als Takeo wieder zu sich kommt, ist ihm ganz wunderlich zumute. Als er an sich herabblickt, steckt er in einem kostbaren Gewand, seine Beine sind mit Gamaschen umwickelt und an den Füßen trägt er die hohen, als elegant geltenden Getas. Er befühlt seinen Kopf, den eine altertümliche Haartracht ziert. Die Füchsin schlüpft schnell in die Gestalt Markus, behält aber ihren Fuchskopf. Der völlig verwirrte Takeo fürchtet sich fast zu Tode und beginnt am ganzen Leibe zu zittern. Die prächtig gekleidete Hofdame mit dem Fuchskopf bläst ihren funkensprühenden Atem ins Feuer sodass dieses hoch auflodert und der Sake zu dampfen beginnt. Sie füllt ein Schälchen mit Reiswein und reicht es Takio mit anmutiger Geste. Als seine zitternden Hände es nicht halten wollen, ergreift sie diese, legt das Schälchen hinein und führt es zu seinem Munde. Während er trinkt, blicken seine angsterfüllten Augen unverwandt auf den von einem pelzbesetzten Seidenbrokatkragen gerammten Fuchskopf, der ihn zärtlich verlangend anzublicken scheint. Unter Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Erzähler Hans Zischler. Shamisen und Gesang Yumiko Tanaka. Oto Yuko Takemichi. Trommeln Beate Hunsdörfer. Bambusflöte Dietmar Herriger. Lied der blinden Frauen Yumiko Tanaka, Yoko Tawada, Yuko Takemichi. Japanische Stimmen Hiromi Fukuzawa, Yuko Takemichi, Yumiko Tanaka, Norio Takasugi, Yoko Tawada, Yasutsugu Shichi, Sumio Suga. Regieassistenz Anja Schmidt-Zehringer. Schnitt Bettina Blickwede. Mischung Markus Böhm. Regie Ulrike Ottinger. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012.